بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، dies ist der 79. Fajr-Unterricht von das Buch Jama al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Wir sind beim 18. Hadith an Abi Dharr und Muad ibn Jabal radiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal: اتقلها حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Also von Abu Dharr und Muadh ibn Jabal radiallahu anhuma, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Fürchte Allah, wo auch immer du bist, und folge der Sünde einer guten Tat, sie löscht sie. Und verkehre mit den Menschen mit einem schönen Benehmen, überliefert bei Tirmidhi, und er sagte Hadith und Hasan, und manchen Versionen Hadith und Hasan und Sahih. طيب ابن رجب الحنبلي رحمه الله sagt weiter. Augenblick. Und es wurde überliefert, womit argumentiert wird, dafür, dass die großen Sünden durch manchen guten Taten gebüßt werden. So, überliefert al-Imam Ahmad und al-Tirmidhi von Hadith von Ibn Umar, radiyallahu anhuma, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte: Ja Rasulallah, ich habe eine gewaltige Sünde begangen. So, gibt es für mich eine Reue, eine Taube? Er sagte: Hast du eine Mutter? Er sagte: Nein. Er sagte: Hast du eine Tante, mütterlicherseits? Er sagte: Ja. Er sagt: So sei gütig zu ihr. Und Ibn Hibban überlieferte diesen Hadith in seinem Sahih und al-Hakim, und er sagte: Dieser Hadith ist nach der Bedingung von al-Shaykhain. طيب. Jedoch hat al-Tirmidhi es von einer anderen Seite oder von einer anderen Überlieferungskette überliefert als Mursal. Und er erwähnte, dass der Mursal authentischer ist als der Gebundene. Okay? Und das gleiche sagte Ali ibn Madini und Ad-Daraqutni. Das ist ein Hadith, Mursal ist. Okay? طيب. على شرط الشيخين, nach der Bedingung الشيخين, von al-Shaykhain, yani nach der Bedingung von al-Bukhari und Muslim. Okay, das ist gemeint mit al-Shaykhain. Ja, und das heißt nach den Überlieferer von al-Bukhari und Muslim. Okay. Weil al-Bukhari und Muslim haben bestimmte Bedingungen gesetzt, um für ihre Bücher, für ihre Sahih-Bücher, yani Bedingungen für die Überlieferer gestellt, für die Bücher Sahih-Muslim und Sahih-Bukhari. So, wenn jemand anderes sagt, nach der Bedingung von al-Shaykhain, das heißt, entweder die Überlieferer des Hadith sind von den Überlieferern von al-Bukhari und Muslim, die sie genommen haben bei den grundsätzlichen Hadithen, nicht die folgenden Hadithen, weil es gibt bei Al-Bukhari und Muslim Usul und Mutaba'at. Al-Usul sind die grundsätzliche Überlieferung in diesem Kapitel. Al-Mutaba'at kann, yani, er bringt einen Hadith und bringt auch andere Überlieferungen mit diesen Bedeutungen oder andere Überlieferungen von diesem Hadith. Das nennt man Mutabat, yani, er folgt den grundsätzlichen Hadith mit einem anderen Hadith. Es kann aber auch bedeuten, dass die Männer oder dass die Überlieferer von der Überlieferungskette, die jemand andere bringt, die sind nach der Bedingungen, nach den Bedingungen von Al-Bukhari und Muslim in ihrem Buch. Okay? Und von denen ist allgemein von den Bedingungen von Al-Bukhari und Muslim, yani, wenn die Gelehrten sagen, nach den Bedingungen, das heißt, entweder es bedeutet, dass Al-Bukhari und Muslim von diesem Überlieferer genommen haben, oder dass Al-Bukhari und Muslim, dass die Überlieferer von dem Hadith nach den Bedingungen von Bukhari und Muslim sind. Okay? Und es gibt Bedingungen natürlich, die speziell für Bukhari sind, und es gibt Bedingungen, die sind speziell für Muslim sind, und es gibt Bedingungen, die yani, beide zusammen haben. So. So, zum Beispiel bedenken Sie für die, Authentizität des Hadithes, dass die Überlieferer davon einstimmig vertrauenswürdig sind mit einem gebundenen mit einer gebundenen Überlieferung oder mit einer direkten Überlieferung bis zum bekannten Sahabi. Ja? Sie hatten auch andere Bedingungen, die jetzt wir nicht erklären oder nicht yani, dass wir yani, oder wenn ihr wollt, können wir das jetzt machen, wenn ihr wollt. So hat zum Beispiel Al-Bukhari, yani nur zum Beispiel jetzt, Al-Bukhari hat als Bedingung gestellt, dass, dass er von, nur von denen nimmt, denen, von denen er sicher geht oder sicher weiß, dass sie yani, von denjenigen, von dem sie überliefert haben, yani, hundertprozentig genommen haben, indem sie sie lange begleitet haben und mit ihnen yani, waren und so weiter und so fort, dass er weiß und dass sie yani, das gut kennen, yani, die Überlieferung. So hat er zwei yani, diese Bedingungen gehabt, von, diesen, yani, von seinen Bedingungen war diese Bedingung, dass er sicher gegangen ist, dass sie yani, von dem, den sie überliefert haben, yani, eine lange Zeit begleitet haben und von ihnen 100% gehört haben. Okay? So, yani, sagt zum Beispiel Ibn al-Jawzi, rahimahullah, Al-Bukhari und Muslim bedingten die Vertrauenswürdigkeit und die Bekanntheit. Ja? Und sie haben Sachen gelassen, ja, ohne dass es einen Grund dafür gibt, außer yani, dass sie yani, noch sicher gehen wollten und noch yani, genauer haben wollten. Und wenn es irgendein Anschein von Ungenauigkeit war, haben sie es gelassen. Yani, das ist ganz kurz manche Bedingungen von Al-Bukhari und Muslim, damit man sieht, wie sehr sie darauf geachtet haben, dass ihre Hadith in den Sahih-Büchern yani 100% authentisch sind. Ja, und das können wir dann inshallah ein anderes Mal weiter erklären. Ganz kurz, um das noch einmal zusammenzufassen, Al-Bukhari bedingt zum Beispiel Al-Mu'asara wal-Luqya bayna al-Rawi wa Shaykh. Al-Bukhari bedingt yani, dass derjenige ihn erlebt hat und ihn getroffen hat, yani der überliefert, Hassan überliefert von Abdullah. bedingt, dass Hassan Abdullah erlebt hat, in gleicher Zeit gelebt hat und ihm erlebt hat, und dass er ihn getroffen hat. Ja, von den Rawi, von den Überlieferer und seinem Sheikh, von dem er überliefert. Okay? Natürlich ist die Bedingung von Al-Bukhari oder die Bedingungen von Bukhari noch härter als die Bedingungen von Muslim. طيب. Malikum Salam. Wir haben auch letztes Mal erklärt oder vorletztes Mal, was ein Hadith Mursal ist, so brauche ich das inshallah nicht noch einmal zu erklären. طيب. Also, wir haben gesagt, wir haben gerade den Hadith gebracht von Ibn Umar, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, ja Rasulallah, ich habe eine gewaltige Sünde begangen. Er sagte, gibt es für mich eine Tauba? Er sagt, hast du eine Mutter? Er sagte, nein. Und sie war schon verstorben. Er sagt, hast du eine Tante mütterlicherseits? Er sagte, ja. Er sagt, so sei gütig zu ihr. Überliefert bei Imam Ahmad und al-Tirmidhi und Ibn Hibban in seinem Sahih und al-Hakim, und er sagte, nach der Bedingung von Al-Sheikhain, yani nach den Bedingungen von Bukhari und Muslim. Jedoch hat der Tirmidhi es mit einer anderen Überlieferungskette überliefert als Mursal. Und er erwähnte, dass der Mursal, dass die Überlieferungskette, die Mursal ist, authentischer ist als die andere, die Mausul ist. Und das gleiche sagte Ali ibn Madini und Ad-Darqutni. Und es wurde überliefert von Umar, dass ein Mann zu ihm sagte, ich habe eine Seele getötet. Er sagte, ist deine Mutter am Leben? Er sagte, nein. Er sagt, dein Vater? Er sagt, nein. Er sagt, ja. Er sagt, so sehr gütig zu ihm und sehr gut zu ihm. Dann sagt er, Omar, wäre seine Mutter am Leben und er wäre gütig zu ihr und gut zu ihr, dann würde ich hoffen, dann hätte ich gehofft, dass, die, dass das Feuer ihm niemals ergreifen würde oder nehmen würde oder aufessen würde. Ja. Und von Ibn Abbas radiallahu anhuma auch wurde die gleiche Bedeutung überliefert. Ebenso die Frau, die Sihr gemacht hat, Zauberei betrieben hat in Daumat al-Jandal, und sie kam zum Medina und fragte nach ihrer Taube, ob sie Taube machen kann. So fand sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der war schon gestorben. So sagte sie zu seinen Gefährten, oder so sagten ihr, seine Gefährten zu ihr, wären deine Eltern am Leben oder eine davon, dann würde dir das genügen. Überliefert von Al-Hakim. Und er sagte, darin ist die Übereinstimmigkeit der Sahaba nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Güte zu den Eltern, leiblichen Eltern, ihr genügen würden, yani wegen ihrer Sünde. Und Makhul und der Imam Ahmad sagten, die Güte zu den Eltern ist eine Büße für den großen Sünden. Und es wurde überliefert von manchen der Salaf, dass das Tragen der Toten zum Grab, in Janaza yani, dass es die großen Sünden nichtig macht. Und dies wurde als Marfu' überliefert von Überlieferungsketten, die aber nicht richtig sind. Ja, nicht richtig sind, yani sind schwach. Und es wurde auch authentisch überliefert von Abi Burda, dass Abu Musa, als er im Sterben lag, sagte er, meine Söhne, erwähnt den Besitzer des Brotes. Er war ein Mann, der yani, angebetet hat, yani, nur in einer Hütte. Ich sehe ihm 70 Jahre. Ja? Erinnert euch an den Mann des Brotes, Er hat, yani er war wie ein Mönch, 70 Jahre in einer Hütte, hat nur Allah angebetet. Dann hat der Shaitan in seinen Augen der Shaitan war in Gestalt eines Frauens, einer Frau in seinen Augen. Oder der Shaitan hat in seinen Augen eine Frau schön gemacht, entschuldige. So war er mit ihr 7 Tage und 7 Nächte. Dann von dem Mann wurde yani diese Hülle weggenommen und der ging raus als Reuender. Und dann wurde erwähnt, dass er dann zwischen armen Leuten geschlafen hat oder unter armen Leuten geschlafen hat. So hat er ihnen ein Stück, ein Brot gegeben. So gibt ihm ein Brot. Entschuldige. Oder er bat von ihnen ein Brot. So haben sie ihm ein Brot gegeben. So. So hat der Mann, der ihm das Brot gegeben hat, eines Tages nicht mehr gefunden. So, als er das erfahren hat, hat er ihm, so haben sie ihm ein Brot gegeben. So, dieser Brot war dann, er hat dann gefällt und der Mann, der das Brot statt ihm bekommen hat, hat sein Brot dann nicht mehr gegeben, nicht mehr gehabt. So, als er das erfahren hat, hat er ihm das Brot gegeben. Und dann am Morgen war er tot. Ja? So wurden die 70 Jahre, wo er Allah angebetet hat, in eine Waagschale gegeben und die 7 Nächte, die er mit dieser Frau verbracht hat. So überwogen die Nächte. Und dann wurde das Stück Brot oder das eine Brot in eine Waagschale gegeben und die 7 Nächte, so überwog das Brot, dass er das gespendet hat. Okay? Und es wurde von Ibn Mubarak überliefert in Kitab al-Birr wa Sila von Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass er sagte, ein Mann betete Allah oder diente Allah 70 Jahre, dann hat er eine Unsittlichkeit gemacht, yani Zina. Dann hat Allah seine Taten nichtig gemacht. Dann traf ihm eine Krankheit und er konnte sich nicht mehr bewegen. So sah er einen Mann, der armen Menschen spendet. So kam er zu ihm und nahm von ihm ein Brot. Und nahm dieses Brot und hat es einen armen Menschen gegeben. Oder einen Armen gegeben. So hat Allah ihm vergeben. Im Sinne. Und hat ihm die Taten von 70 Jahren wieder zurückgegeben. Dann sagt Ibn Rajab rahimahullah, und in all dies ist kein Argument oder ist kein Beweis dafür, dass die großen Sünden wegen der bloßen Tat, guten Tat, gebüßt werden. Weil jeder, der in diesem Hadith erwähnt wurde, war ein Reuender, hat Tauba gemacht von seiner Sünde. Und seine Frage war nur nach einer guten Tat, mit der er sich Allah nähert nach der Taube, damit die Wirkung der Sünde komplett gelöscht wird, vollkommen und komplett gelöscht wird. Ja? Das heißt, diejenigen, die mit diesem Ahadith argumentieren, Ibn Rajab bringt zuerst diesen Ahadith und sagt, es gibt manche, die argumentieren mit diesem Ahadith, dass wegen guten Taten, wie zum Beispiel gütig sein zu den Eltern oder spenden und so weiter, eine große Sünde wie Töten oder wie Zina und so weiter vergeben kann und verbüßen kann. Ibn Rajab antwortet darauf und sagt, nein, in all dies ist kein Argument, weil alle, die in diesen Ahadith erwähnt wurden, hatten Taube gemacht und waren reuig. Ja? Sie hatten nur nach einer Tat gefragt, mit der sie sich Allah nähern, um die Wirkung der Sünde komplett wegzulöschen und nicht um die Sünde selber. Denn Allah bedingte für die Annahme der Taube und Vergebung der Sünden auch die gute Tat. So sagt Allah Azza wa Jal, außer diejenigen, nachdem er yani, die Sünden erwähnt hat, die großen Sünden, sagt er, außer diejenigen, die Taube machen und glauben und Gutes tun. Surat Maryam, Vers 60. Und er sagt, und ich bin ein Vergebender für denjenigen, der Taube macht, der bereut und glaubt und Gutes tut. Surat Taha, Vers 82. Und seine Aussage, subhanahu wa ta'ala, außer was aber denjenigen betrifft, der bereut und glaubt und Gutes tut, so vielleicht wird er von den Erfolgreichen sein. Surat al-Qasas 67. Und das sieht ihr immer im Koran, meine Geschwister. Dass immer wenn Allah, oder meistens in Allah im Koran, die Taube erwähnt, erwähnt er das Glauben und die gute Tat. Ja? Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Immer findest du das im, oder meistens findest du das im Koran. So ist von den Bedingungen der Taube, der Annahme der Taube und Vergebung der Sünden, ist, dass man die gute Tat auch mit einer schlechten Tat, die schlechte Tat mit einer guten Tat folgt. Und in dies ist etwas für denjenigen, yani das hat, yani das ist eine Stütze für denjenigen, der sagt, der Reuende ist nach der Reue, nach der Taube, unter dem Willen Allahs. Und so war der Zustand der vielen, der Salaf, die Angst hatten vor Allah Azza wa Jalla, die Allah gefürchtet haben. So sagte einer von ihnen zu einem Mann, hast du eine Sünde begangen? Er sagte ja. Er sagt, hast du erfahren, dass Allah dies über dich geschrieben hat? Er sagte ja. Er sagt, so handle oder mach etwas oder tu was, bis du weißt, yani Gutes, bis du weißt, dass Allah es gelöscht hat, yani die Sünde. Sie gelöscht hat, yani die Sünde. Und davon sagte Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, der Mu'min sieht seine Sünden, als wäre er unter einem Berg und fürchtet, dass es über ihn fällt. Ja, ne, seine Sünden sind wie ein Berg. Der Mu'min sieht seine Sünden immer wie ein Berg und er ist drunter oder da, ja, ne, davor und fürchtet, dass dieser Berg auf ihm stürzt oder fällt. Und der Unsittliche sieht seine Sünden wie Mücken, wie Fliegen, welches ja, ne, auf seine Nase ja, ne, gefallen ist oder kommt. Und er macht so mit seiner Hand und es ist weg. Überliefert bei Al-Bukhari. Diese Aussage, meine Geschwister, sollte jeder von uns yani, einmal bedenken und darüber nachdenken. Denn wallahi, ich sage es wallahi ganz ehrlich, yani, wie oft haben wir gesündigt? Und wie oft sündigen wir? Ich sage nicht jeden Tag wallahi, jede Stunde. Jede Stunde wallahi. Ha? Und jetzt soll sich jeder vorstellen und denken und in seinen Herz reingehen und wirklich sich selber mal fragen, wie sieht er seine Sünden? Wie sieht er sie wie einen Berg, und wo er fürchtet, dass es auf ihm fällt, oder wie einfach wie eine Mücke? Und die Salaf hatten immer ihre Taten, yani ihre guten Taten und ihre Taube beschuldigt, yani, dass sie nicht aufrichtig sind. Ja? Und fürchteten, dass sie nichts davon haben. Nichts davon haben. Und fürchten, nein, entschuldige, und fürchten, dass dies nicht von ihnen angenommen wurde. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. So hat dies für sie erfordert, dass sie sehr Allah gefürchtet haben und dass sie sich sehr bemüht haben in den guten Taten. Al-Hassan sagte, ich habe Leute erlebt, yani von den Salaf, wenn einer von denen im Fülle der Erde spendet oder ausgibt für Allah, dann war er trotzdem nicht sicher, wegen die Größe der Sünde in seiner Nafs, weil er seine Sünde so groß gegeben hat, so groß gesehen hat. Ja? So, selbst wenn er die ganze Erde, in Fülle von der ganzen Erde gespendet hätte, hätte er trotzdem wegen dieser einen Sünde gesagt, das ist noch immer nicht genug und das, diese Sünde wird mir niemals vergeben. Subhanallah. Und Ibn Aun sagte, sei dir nicht sicher wegen die vielen Taten, ja, die guten Taten, denn du weißt nicht, ob sie angenehm werden oder nicht. Und sei dir nicht sicher von deinen Sünden, denn du weißt nicht, ob sie verbüßt werden von dir oder nicht. Denn deine Taten sind dir allesamt verborgen. Subhanallah. Ibn Rajab sagt nachher, das Offensichtliche, Wallahu A'lam, in dieser Angelegenheit, ich meine damit, die Angelegenheit der Verbüßung der großen Sünden durch die Taten, durch die guten Taten, dass, wenn damit gemeint wird, dass die großen Sünden gelöscht werden, sofern man nur die Pflichten, yani die Säulen des Islams nachgeht, nachkommt, und dass die Sünden dadurch verbüßt werden, genauso wie die kleinen Sünden verbüßt werden, wenn man die großen Sünden meidet, so ist das Batil. Yani wenn man nur damit meint, dass sofern man die Pflichten, die Säulen des Islams einhält und nachkommt, dass die großen Sünden automatisch dann gelöscht werden, so ist das Batil. Ja? Und wenn damit gemeint wird, dass es sein kann, dass Yawm al-Qiyamah zwischen die großen Sünden und manche Taten gewogen wird, so wird die große Sünde gelöscht wegen dem, was ihr gegenübersteht von den guten Taten, und die Taten fallen dann ab ohne Belohnung, so ist das, so kann das sein. So ist das möglich oder kann das sein. Okay? Seid ihr noch da? Okay, Alhamdulillah. Okay, dann hören wir inshallah hier auf und machen inshallah das nächste Mal weiter. Ich sage Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakum Allahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.